Der Wunsch ist da, der Heilige Geist soll mehr Raum in meinem Leben bekommen. Und wie kriegen wir das jetzt hin, wir beide, der Heilige Geist und ich? Ich möchte auf meinen, auf deinen Part eingehen, weil das ist ja das, was uns schon arg bewegt. Was kann ich tun? Wie kann ich es tun? Und Hilfe, gibt es da was, was man falsch machen könnte? Am Anfang jeder Beziehung steht eine Einladung. Ich lade einen Menschen ein in mein Leben. Manchmal passiert es gar nicht so sehr bewusst. Und irgendwann stellt man fest, hey, wir sind Freunde geworden. Wann hat denn das angefangen? Aber ich will heute von der bewussten Einladung sprechen. Zu einem Wesen von der Einladung gehört, ich bin völlig frei, diese Einladung auszusprechen oder nicht. Wenn mich jemand zwingt, dass er zu mir kommen darf, was heißt darf, ja, er kommt, dann ist das keine Einladung, dann ist das was anderes. Eine Einladung ist, ich bin frei und ich entscheide, wann, wie ich wen einlade. Gilt für Menschen, gilt auch für unseren Umgang mit Gott. Und mein Gegenüber ist genauso frei. Ich kann mein Gegenüber nicht zwingen zu kommen. Ich kann meine Einladung attraktiv gestalten, ja. Kann Lust wecken, dass der andere kommen möchte. Aber zwingen kann ich ihn nicht. Auch dann wäre es keine Einladung mehr. Und was machst du, wenn du jemanden zu dir nach Hause einlädst? Ich räume dann immer auf. Außer bei ganz guten Freunden, da habe ich es inzwischen manchmal aufgegeben. Aber als ich noch zu Hause gewohnt habe, meine Mutter hat immer sehr genau gemerkt, wann besonderer Besuch angesagt war. Und mir hat es immer, also manchmal hat es dann ausgeartet, ich habe dann mein Zimmer fast umgestellt. Und also ich genieße das heute auch noch, die Wohnung vorzubereiten. Und ich genieße es, manche finden das sehr komisch, wenn der Besuch wieder weg ist, abzuwaschen. Mir hatte bei der Wohnungseinweihung 60, 80 Leute den Tag über und abends waren die weg und das Geschirr war da. Wir haben uns über unsere neue Spülmaschine gefreut und ich habe mich gefreut, dass es auch viel von Hand abzuwaschen gab. Weil ich habe dadurch Zeit gehabt, einmal mich vorher vorzubereiten auf meinen Besuch, mich darauf zu freuen, mich innerlich einzustellen. Und als der Besuch weg war, waren da noch Dinge, die haben mich deutlich sichtbar mit dem Besuch verbunden. Und da konnte ich dann nochmal drüber nachdenken. Und das ist auch ganz arg wichtig, wenn ich den Heiligen Geist in mein Leben einlade, dass ich mich vorbereite. So peinlich, wie es dir wäre, jemand, der, bei dem du Eindruck machen willst, in dein verkrustetes Zimmer einzuladen. So peinlich ist dir hoffentlich, den Heiligen Geist einzuladen, wenn du im Prinzip gar keine Zeit hast für ihn. Ich will nicht sagen, nicht, dass mich jetzt jemand hier falsch versteht und sagt, okay, dann kann es grad lassen, wenn es nicht krustelig sein darf. Es geht darum, nicht, dass du alles, was irgendwie Müll ist in deinem Leben, dass du das erst ausräumst und dann darf der Heilige Geist kommen oder dann will er sich einlassen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, mach Raum dafür. Und von mir aus schiebst du nur zur Seite den Gruß, aber dass irgendwo ein kleiner Platz ist, wo ihr die Begegnung beginnen könnt. Und dann schaut euch den Gruß zusammen an. Und es ist spannend, was er damit dann macht. Aber eben das Beispiel hinkt, das merken wir da ganz arg. Und deshalb will ich jetzt weitergehen einen Schritt. Was ist denn das Besondere, wenn ich den Heiligen Geist in mein Leben einlade? Er sehnt sich mehr nach meiner Einladung als irgendein Besucher sonst. Und es ist hilfreich zu wissen, so wie ich souverän bin, ihn einzuladen, dass er wirklich souverän ist. Er ist auch nicht gefühlsmäßig von mir abhängig oder so, dass er auf irgendeinen Zwang hin reagiert. Er ist völlig frei, auf meine Einladung zu reagieren. Und zwar auch, was Ort und Zeit angeht. Gerade Leute, die sehr klare Vorstellungen haben, wie was zu laufen hat, die kommen an diesem Punkt ordentlich ins Straucheln. Du kannst einem Besuch sagen, heute Mittag um 3 gibt's Kaffee. Komm bitte um 3. Im Heiligen Geist kannst du das aussagen. Aber vielleicht kommt er. Vielleicht hat er aber auch vor, dich nachts um 12 zu treffen oder morgens um 3 oder wann auch immer. Und vielleicht auch gar nicht bei dir zu Hause, sondern während du zur Schule fährst oder bei der Arbeit bist oder wenn es dir gerade gar nicht gut geht. Er kommt, wann er will. Und ich brauche ihm auch nichts vorzumachen. Ich brauche nicht so zu tun, als wäre es aufgeräumt. Ein peinliches Erlebnis bei meiner ersten Geburtstagsparty für meine Freundinnen vom Gymi. Die Zeit richtig aufzuräumen war zu knapp. Schrank auf, Zeug rein, Tür zu. Meine kleine Schwester, als dann alle versammelt waren, die hat gar nicht richtig aufgeräumt, guck mal. Mir war das peinlich, ich war rot wie eine Tomate. Und wenn der Heilige Geist bei dir zu Besuch ist, braucht dir das nicht peinlich sein. Und versuch nicht, die Tür wieder zuzudrücken und sagen, ist alles in Ordnung? Da gucken wir mal nett rein. Lass uns doch. Nee, mach die Tür zusammen mit ihm auf und guck das Zeugs drin an. Du darfst nämlich vorbehaltlos offen und ehrlich sein. Da belüge man es manchmal selber. Wir tun so, als könnten wir vor Gott Dinge verbergen. Das geht doch gar nicht. Er kennt doch unser Innerstes. Das muss uns nicht erschrecken, das darf uns trösten. Weil er kennt unser Innerstes und er liebt uns mit all dem. Und nicht, wir müssen uns was verdienen, damit er uns liebt und damit er sich gern einladen lässt. Wenn der Heilige Geist kommt, hinterlässt er Spuren in deinem Leben. Die Frage will ich dir heute mitgeben. Bist du bereit, dich darauf einzulassen, dass er seine Spuren in deinem Leben hinterlässt? Auf wen kommt es an? Die zwei Seiten der Medaille, das habe ich gestern schon erzählt. Ihr merkt, dass, wenn ihr das Handout anguckt, sind sehr ähnliche Punkte zum Teil. Weil Hingabe und Einladung, das gehört sehr eng zusammen. Was hindert mich dran, eine Einladung auszusprechen? Ein paar Punkte, die mir gekommen sind, die mir da auch wichtig sind, die habe ich aufgeschrieben auf das Blatt. Aber es gibt in deinem Leben Punkte, die ich nicht weiß. Die weißt du und die weiß Gott. Und manche, die weißt nicht mal du. Wie das, was der Ralf uns gestern gezeigt hat, auch mit dem blinden Fleck. Auch da haben wir mal unsere blinden Flecken. Was trennt uns davon, den Heiligen Geist in unser Leben einladen zu wollen oder manchmal auch zu können? Deshalb die Striche. Überleg dir's. Red mit dem Heiligen Geist drüber, dass er es dir auch offenbart. Und dass er mit dir zusammen das angeht und das in Ordnung bringt. In meinen Kalender habe ich mir einen Spruch geschrieben, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist. Sei gnädig mit dir, denn dein Gott ist es auch. Schreib dir, wenn es dir ähnlich geht, dass du manchmal mit dir auch sehr, sehr unbarmherzig bist, wie ich das auch echt gut sein kann mit mir. Dann schreib dir es dazu und denk dran, wenn du überlegst, was hindert mich an äußerlichen und an innerlichen Gründen, mich hinzugeben und einzuladen, dann denk dran, du darfst gnädig mit dir sein, weil Gott gnädig mit dir ist. Und dann die Folgen, eben wenn er da ist, wenn er Spuren hinterlässt. Das ist auch ein lohnenswertes Thema. Noch viel mehr, als ich jetzt ein paar Punkte sagen könnte, ist lohnenswert, mit dem Heiligen Geist drüber zu reden. Wo sind meine Ängste? Nimmst du mir weg? Wie machst du das? Er macht es oft auch Schritt für Schritt und nicht nur mit dem Fingerschnipsen. Manchmal stellt uns unsere Ungeduld auch ein Bein. Sei geduldig mit dir selbst. Dein Gott ist es auch. Ich möchte einfach Lust machen, diesen Schritt zu wagen, ihn einzuladen. Ich habe es gewagt in einem Punkt, wo ich weiterkommen will mit ihm. Und es ist gerade so schön, vor dem Biss, während dem Biss. Er nimmt diese Einladung an und er überrascht mich auf so kreative Weise und in Momente, wo ich es gar nicht erwarte. Und manchmal ist das was Innerliches, eher ein Gefühl. Manchmal ist das, dass ich was verstehen darf. Vielleicht auch, weil mir jemand was sagt. Oder manchmal sind es auch ganz banal praktische Dinge. Ich hatte so Hunger gestern Nacht, als ich Richtung Zimmer gelaufen bin. Hat aber keinen Schlüssel mehr. Ich hätte nicht gewusst, wie ich wieder hochkomme. Also, Gott, ich hätte so gern was zu essen. Und ich laufe durch den, also ich kam vom anderen Raum, laufe durch den Speisesaal, ums andere Treppenhaus hochzugehen. Und im Speisesaal steht Brot, das übrig war von gestern Abend. Ich fand es so lieb von Gott. Und ich gehe zur Tür raus, schließe die Tür und an der Tür war dieser Zettel. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Gott weiß, warum das für mich an der Tür war. Und es ist aber auch was, was ich dir mitgeben will, als mein Abschlusssatz. Darauf können wir bauen und wenn wir das wissen, dann fällt es auch viel, viel leichter, den Heiligen Geist einzuladen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt.